herzlich willkommen zum Antcast Episode 464 auf Wolke 7. Thema heute: Cloud-Alternativen für den Gexit. Genau, da habe ich ja mehr oder minder notgedrungen was gesucht. News gab es diese Woche jede Menge. Natürlich wird auch wieder ein bisschen was über Your Way mit dabei sein, ganz klar. Das wird ein Dauerbrenner, merke ich schon. Ja, aber es gab zumindest auch noch vieles anderes, Interessantes diesmal. Endlich, ja, mal wieder. Und das werden wir natürlich beleuchten. Die Community war auch rege. Und die App der Woche diesmal was, sehr außergewöhnlich. Ist ja eigentlich fast immer, ne? Naja. Gut, die Cloud-Alternativen für den Gexit, das war das, was mich die Woche über beschäftigt hat. Ich habe etliches probiert. Eigentlich geht das jetzt schon seit etwa 2 Wochen, ja. Aber letzte Woche war noch nicht genug Erfahrungen gesammelt, dass ich das sagen konnte. Ein Glück, ja, dass ich mich da etwas zurückgehalten habe, nämlich also auf den Anbietern, auf den ich am meisten gehofft habe und auf den ich auch schon eine ganze Zeit lang geschaut habe, schon lange vor dieser Geschichte mit Your Way und dem möglichen Verlust der Google Services, der hat mich am meisten enttäuscht. Ja, da komme ich auch noch dazu. Und ich habe dann Verschiedenes durchgespielt und Überlegungen angestellt und bin zumindest zum größten Teil auf eine gute Kombo gestoßen, muss ich sagen. Also für Leute, die wie ich ein Honor-Gerät haben oder ein Your Way-Gerät, ist es definitiv zu empfehlen, die Your Way Cloud zu abonnieren. Die gibt es nämlich für schlappe 99 Cent im Monat. Und dort bekommt man dann 50 Gigabyte dazu, zu dem Freikontingent. Nicht schlecht, dass das auch angerechnet wird. Das heißt, man hat effektiv dann 55 Gigabyte Speicher. Für 99 Cent im Monat ist das richtig gut. Wenn man es im Jahr bezahlt, gibt es sogar momentan ein Angebot für unter 10 Euro. Ja. Das ist das Beste, wenn man so ein Gerät von dieser Marke hat, denn damit können nahtlos und ohne Probleme Backups gemacht werden. Die funktionieren dann quasi ganz ohne weiteres Zutun. Alle wichtigen Daten im Gerät werden dann gespeichert, App-Daten beispielsweise, aber vor allem eben auch zum Beispiel Kontakte und anderes. Das alles ist ja sehr, sehr wichtig, wenn eben die Google Play Services weg sind oder man eben Google nicht nutzen möchte. Dann kann man zum Beispiel auch die Kontakte nicht mehr bei Google synchronisieren. Ja? Gmail und so weiter, das alles gibt es ja dann nicht mehr. Und deswegen braucht man dann natürlich eine Möglichkeit, das woanders zu speichern, ein Backup zu machen. Natürlich kann man das lokal machen. Your Way bietet da auch sehr gute Bordmittel an. Die kann man zum Beispiel nutzen, um ein komplettes Backup auf einen externen Speicherstick etc. zu machen. Aber ich wollte da schon eben eine komfortable Lösung haben. Und genau das ist das ganze Problem gewesen bei den Überlegungen. Ja, also klar, es gibt genug Leute, die sind überhaupt keine Fans von der Cloud, ja, von dem Speichern auf anderen Rechnern. Das Problem ist, dass das nicht nur einfach ist, sondern auch ziemlich sicher. Ein Backup ist nur so sicher, wie dann auch die Festplatte beispielsweise gelagert wird. Ja. Und das heißt zum Beispiel beim Einbruch ist die Festplatte weg, ja, genauso wie bei Feuer beispielsweise wird möglicherweise beides zerstört, und das ist einfach ein ziemliches Problem, auch aus praktischen Gründen ganz einfach. Wenn man so ein Backup, wenn man da ein externes Speichermedium anschließen muss, dann sage ich klipp und klar, das ist kein verlässliches Backup-System, denn das machen normale Anwender, inklusive mir, ja, eben nur sporadisch und nicht quasi permanent. Und das ist das Wichtigste, ist der wichtigste Punkt. Wenn man überlegt, was wir alles mit den Smartphones machen, da ist manchmal die Fotos und die Arbeit von einem Tag ist dort wirklich sehr, sehr viel schon wert. Und wenn das dann auf einmal weg ist, man muss bedenken, wenn es keine Google-Dienste mehr gibt, der Gexit, ja, dann gibt es auch kein automatisches Foto-Backup mehr bei Google, dann gibt es keine automatischen Kontakts-Backups mehr, dann gibt es keine App-Backups mehr, dann gibt es gar nichts mehr. Und das heißt, man müsste alles selbst verwalten und tun. Und das ist einfach eine Aufgabe, die man dann eben, naja, mache ich vielleicht einmal die Woche. Und Leute, das ist mir noch sehr positiv. Es gibt Leute, die machen das einmal im Monat. Ich kenne sogar welche, die machen das einmal im Jahr, ein Backup von ihrem Computersystem. Ja. Und das ist eine Katastrophe. Gut, wie auch immer, also die Huawei Cloud bietet da natürlich die perfekte Stelle, denn da ist alles integriert. Bei anderen Smartphones kann man sich das auch überlegen, weil das System ist ganz gut. Die Backups-Programme, die gibt es auch für andere Smartphones, nicht nur für die speziellen Huawei-Geräte. Und da könnte man sich das überlegen, denn der Preis ist ganz gut. Ansonsten bietet die Huawei Cloud allerdings nur die Grundfunktion. Das heißt, man kann Files eben ablegen und so weiter. Eine Integration mit beispielsweise anderen File-Managern oder so ist da nicht vorhanden oder ist mir zumindest noch nicht aufgefallen. Man muss auch bedenken, diese Huawei Cloud ist schon noch ziemlich neu. Und von daher fehlen halt noch diese Erfahrungen, die Firma da gemacht hat. Ein bisschen schade leider, so dass eben dieses System nicht geeignet ist, für alles abzudecken. Ja, das ist wirklich ein Problem. Vor allem die Integration in die weiteren Betriebssystem-Teile. Denn ein Zugriff von anderen Programmen auf die Huawei Cloud ist so gut wie nicht möglich. Das ist ein Riesenproblem. Der File Manager von Huawei bzw. von Honor, der eben mitgeliefert wird, ist nur sehr, sehr spartanisch. Ein anderer File Manager hat keinen Zugriff auf die Huawei Cloud. Das heißt, es würde dann eben nur die Web-Oberfläche gehen und die ist auch nicht so gut. Das ist eben genau das Problem, warum ich eben persönlich nicht nur die Huawei Cloud nehmen konnte. Das wäre nicht gut gegangen, denn ich habe noch andere Sachen, die ich da eben machen muss. Und da springt dann P-Cloud ein. P-Cloud ist ein Anbieter, der ist aus der Schweiz. Entsprechend gelten die schon als, sagen wir mal, relativ vertrauenswürdig. Ja. Wenngleich die Daten aber auf EU-Servern und auch teilweise auf US-Servern abgelegt wird, das muss man natürlich auch bedenken. Für das eigentliche Problem, das hier gelöst werden soll, spielt das allerdings keine Rolle. Wie gesagt, die Firma ist eine Schweizer Firma, entsprechend hat man da dann eben auch mit denen den Kundenkontakt. Die App ist verfügbar, und das ist ja auch wichtig, ohne den Google Play Store. Das heißt, das kann man sich direkt bei denen als APK herunterladen und installieren, auch ohne Android von Google bzw. ohne Google Services. Das ist auch ein Riesenvorteil und natürlich auch die Voraussetzung hier für diesen Gexit da zu untermauern. Die App ist gut, sie ist nicht überragend, sie ist gut. Was sie besonders macht, ist, dass sie eine Verbindung zu diesem Android Storage Framework hat. Das ist relativ wichtig, wenn man von einer App auf die andere Daten übertragen möchte, in dem Fall eben, sagen wir mal, mit einem Texteditor, ja, eine Datei auf pCloud bearbeiten. Das geht dann eben dieses Storage Access Framework, heißt es richtig, Storage Access Framework. Und ohne das wird es sehr, sehr schwer. Da müsste dann dieses Programm speziell die pCloud oder die entsprechende Cloud eben ansteuern. Und das ist so gut wie nicht der Fall. Das sind nur die wenigsten Programme. Und wenn, dann ist es meistens Google Drive. Nützt uns gar nichts, weil, ne, haben wir nicht mehr. So. Also mit pCloud klappt das ganz gut. Auch hier gibt es natürlich Einschränkungen. Nicht jedes Programm unterstützt eben dieses Storage Access Framework. Manche unterstützen das sogar wie Ghost Commander beispielsweise, aber nicht richtig. Das heißt, ich kann trotzdem nicht auf pCloud zugreifen. Warum? Weiß ich noch nicht. Bei Gelegenheit werde ich mich mal mit dem Entwickler auseinandersetzen, was da möglicherweise da der Grund dafür ist. Und manchmal gibt es einfach Caching-Probleme. Das heißt, dass die Datei, die wird ja quasi gecached lokal und dass die dann einfach nicht, auf die einfach nicht zugegriffen werden kann, beziehungsweise die gecachte Version, die geänderte Version wird dann einfach nicht mehr zurückgeschrieben und das funktioniert natürlich nicht. Also das heißt, da muss man schon schon was finden, was dann eben auch mit diesem Storage Access Framework zusammenarbeitet, richtig. Und zum Glück konnte ich da auch was finden. Vielleicht werde ich auch mal noch eine Liste von Programmen vorstellen, die eben auch dann die Google Dienstprogramme quasi ersetzen kann. pCloud funktioniert, man kann wunderbar zugreifen, es gibt sehr viel Speicher. Ich habe zum Beispiel für 7,99 im Monat 2 Terabyte Speicher gemietet. Es gibt noch mit 500 Gigabyte, entsprechend günstiger natürlich. Und damit kommt man erstmal ganz gut aus. Ja. Wer es nur mal ausprobieren will, der kriegt immerhin 10 Gigabyte freien Speicherplatz. Also nichts wie ran an die Dinger. Und zum Testen, wie gesagt, pcloud.abk ist zum Download direkt von der Firma, pcloud.com. Oder eben zum Herunterladen aus dem Play Store, wer da ja, jetzt kein Gerät von Huawei hat oder das vielleicht in Zukunft von den USA bedroht wird. Ich würde mal sagen, jeder, der ein chinesisches Gerät hat, sollte vielleicht schon mal den Gexit proben. Ja. Es gibt übrigens bei denen auch sogar Lifetime-Angebote. Ich mache einen Link in die Shownotes rein. Ja, das ist ein Ref-Link. Ja, also, ne? Ja, genau, könnt ihr klicken. ich mache einen Link in die Shownotes rein und da gibt es auch ein Angebot Lifetime-Pakete. Zurzeit drastisch im Angebot. Beispielsweise kostet dann 500 GB Speicher Lifetime $175. Muss mal gucken, ich habe doch hier die deutsche Oberfläche. Warum zeigt er mir die Dollar an hier? Das ist sowas. Ne? Naja, egal. Und da könnt ihr dann auch die 2 Terabyte Lifetime buchen für €245. Das heißt, ihr zahlt $245. Das heißt, ihr zahlt die 245 und dann nie mehr. Ja, oder im Fall von 500 Gigabyte eben 175 und dann zahlt ihr nie mehr dafür und könnt einfach die Cloud nutzen. Juhu. Es gibt keine Haken oder so dabei, dieses, was da dabei steht, 2 Terabyte Download-Link-Traffic. Das zählt nur für Links, die ihr teilt. Also öffentliche Links, beziehungsweise Links, die ihr per Sharing-Funktion an andere Leute weitergebt, ja. Die haben insgesamt 2 Terabyte bzw. 500 Gigabyte, je nachdem, was für einen Tarif ihr habt, Download-Link-Traffic. Alles andere, also ihr selbst, könnt unbegrenzt Daten hin und her schaufeln, wie ihr möchtet. Kein Problem. Ja, ansonsten ist das System sehr gut. Lässt sich ebenfalls auf einer Web-Oberfläche angehen. Das Einzige, was mir ein bisschen negativ aufgefallen ist, ist, dass es ja mit den normalen Bordmitteln von dieser App nicht möglich ist, ein ganzes Verzeichnis rüber zu kopieren, sondern nur die Dateien da drin. Also eine ganze Verzeichnisstruktur wird leider nicht übernommen, ja, mit der App. Wenn ihr einen File-Manager habt, der sich mit pCloud verbindet, dann geht es. Bei den File-Managern habe ich allerdings ein kleines Problem gesehen. Und zwar, ich habe ja aus Sicherheitsgründen die Zwei-Faktor-Authentifizierung eingeschaltet. Damit könnt ihr dann keine andere Apps mehr verbinden, weil offenbar diese Apps eben die Zwei-Faktor-Authentifizierung nicht unterstützen. Und damit war es das. Dann seid ihr natürlich hier ausgeschlossen und könnt es eben nur mit der offiziellen pCloud-App nutzen. So viel natürlich zu dem. Ist schade, aber das ist einfach ein Designproblem. Design, ich möchte nicht sagen Fehler, aber ein Designproblem eben. Ja. Okay. Es funktioniert soweit dann mit diesen Sachen. pCloud und Huawei Cloud zusammen ist ein ziemlich gutes Duo. Trotzdem war ich bei einem, bin ich immer sehr skeptisch. Ich habe ein großes Fotoaufkommen und ich möchte da mich nicht einschränken lassen. Deswegen habe ich auch schon, bevor diese ganze Geschichte angefangen hat, bin ich ja von Google weggegangen. Und zwar genau da, als ich mein Honor-Gerät bekommen habe, weil Unlimited Backups ist ja nur für die Pixel-Geräte und auch da nur für die Pixel 1 bis 3, nicht für die 3a-Geräte. Und das heißt dann für mich eine reduzierte Qualität ist nicht akzeptabel, vor allem nicht, wenn ich ein 48 Megapixel Smartphone habe und dann werden die Bilder heruntergerechnet auf 16 Megapixel. Das ist nämlich das Maximale, was mit High-Quality-Modus kostenlos bei Google abzuspeichern ist. Zusätzlich zur erneuten Komprimierung, was natürlich die Bilder auch, wenn auch geringfügig, aber immerhin schlechter macht. Also für ein Archiv ist das nicht zu gebrauchen. Ich habe aber ja gar keine andere Möglichkeit mehr, das zu archivieren, beziehungsweise ich will mir das einfach schenken mit der externen Festplatte. Deswegen brauche ich eben einen Dienst, der die Bilder in Originalqualität abspeichert. Und da kommt es natürlich gut, dass ich Prime-Kunde bin bei Amazon. Dort geht es nämlich tatsächlich mit der Foto-App unbegrenzt Foto-Backups in Originalqualität, auch mit 48 Megapixel-Qualität, und das ist dann eben die perfekte Lösung. Ja? Jetzt sagt ihr, ja, Moment mal, er hat doch eben gerade gesagt, Gexit jetzt, ich meine, Amazon Fotos, da brauchen wir doch einen Play Store. Nein, braucht ihr nicht. Die könnt ihr nämlich von Amazon direkt herunterladen. Amazon hat seinen eigenen Store. Und dort könnt ihr dann diese Apps auch herunterladen ohne Google Play Store. Die sind zwar auch im Play Store, aber die kriegt ihr auch außerhalb vom Play Store. Genau wie bei pCloud. Ja, einmal im Play Store und einmal außerhalb vom Play Store. Deswegen nehme ich da momentan Amazon als zusätzlichen Backup-Punkt für die Fotos, ja, weil ich eben dann nichts mehr bezahlen muss. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, 2 Terabyte ist schon ziemlich viel, ja, wenn man da keine Videos drauf backup, muss ich sagen, würde das wohl auch für eine ganze Weile reichen, ja, wenn man seine Fotos eben auf pCloud ablegt. Da allerdings, muss ich sagen, würde ich dann trotzdem mehr die Huawei Cloud bevorzugen, da gibt es ja auch eine 2 Terabyte Version, ja, von dieser Cloud, und dort kann man dann eben die Huawei Fotogalerie selbst nehmen, die auch fantastische AI-Funktionen offenbart, sobald man diesen Cloud-Backup-Service nimmt. Fantastische Geschichte. Da würde ich dann natürlich eher wechseln. Aber da ich Prime-Kunde bin, bleibe ich eben da bei Amazon erstmal. So, und jetzt komme ich zu dem, der mich am meisten enttäuscht hat, nämlich OwnCube. Die Firma OwnCube war eigentlich immer das, wo ich gesagt habe, Mensch, ich brauche unbedingt mal bei denen, ne, einen Cloud-Space. Die bieten so viele geniale Sachen an, sind gar nicht so teuer, ja. Und das hat sich alles so super angehört. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das mal, ne, nehme mal ein Admin-Package, ja. Und also ich war entsetzt. Also das ist unspektakulär, sehr kompliziert. die Apps, selbst Standard-Apps, liefen nicht korrekt. Ja, da musste man offenbar Anpassungen machen. Bei manchen Sachen, wie beispielsweise der News-Client, der ja sehr, sehr wichtig wäre eigentlich, ja, der RSS-News-Reader, da fehlend, also da war nicht der richtige Unterbau eingerichtet dafür, also mit normalen Cron-Jobs geht das nicht. Da muss, damit der im Hintergrund weiter eben die Feeds aktualisiert, muss dann ganz anderer Webcron installiert werden und das ging also da auch nicht. Und der, also die Oberfläche Nextcloud, da kann zwar OwnCube nichts dafür, also die Firma kann da nichts dafür, aber die Oberfläche von Nextcloud ist einfach eine Katastrophe, das muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man das wirklich ernsthaft produktiv einsetzen will, ich krieg die Krise. Ja, furchtbar. Und auch die einfachsten Apps, das hat allerdings, denke ich, mit der Konfiguration bei OwnCube zu tun. Wie gesagt, die meisten Apps funktionieren gar nicht richtig. Selbst Standard-Apps haben Probleme. Noch nicht mal der Radio-Player, der zum Standort, Standard zählt, funktioniert richtig. Ja. Und das war alles sehr, sehr frustrierend. Und deswegen sah ich da keine Veranlassung, das weiter zu machen. Aber das Beste kommt ja erst noch. Ja. Ich richte den einen, nächsten Tag gucke ich und sehe eine Mail, was der Cloud-Dienst wurde deaktiviert, weil was nicht gezahlt wurde. Ich bin da hier von der Wolke 7 gleich runtergefallen, ja, und habe dann nachgeguckt und da habe ich gesehen, dass da, ich habe zwei Rechnungen gekriegt und auf der einen hat irgendwas geschaut mit 10 Euro, auf der anderen mit 5 Euro, das kann ja gar nicht sein. Rechnungssumme war aber identisch, also riesiges Durcheinander. Ich habe dann eine Mail geschickt und habe gesagt, bitte schnellstmöglich beheben. Dann werde ich ja tatsächlich noch verwiesen auf den Supportplan. Ja, also von wegen schnellstmöglich ist das, was in deinem Supportplan steht. Ja, also so was weiß ich, was da drin stand. Ich glaube ein Tag oder sowas. Ja, keine Ahnung. Ne? Ja, aber bei sowas, was bei mir nicht verschuldet ist, da ist nichts ein Tag, dann geht es sofort, ja, oder es sitzt was, ja, was soll denn das? Ja, das ist normal. Und statt einer Entschuldigung, dass das verbockt wurde hier mit der Rechnung und ungerechtfertigt hier die Cloud abgeschaltet wurde über Nacht, ja, wurde zwar schnell wieder angeschaltet, aber dass dann statt einer Entschuldigung gibt es hier noch eine Maßregelung, Frechheit auch nochmal auf nochmaligen Rückfragen, immer noch keine Entschuldigung, ja. Ja, dann habe ich gesagt, okay, das war's dann und tschüss, ja, gleich wieder alles deaktiviert, wunderbar, wenigstens hat anstandslos die Rückzahlung geklappt, und wunderbar, aber so geht es natürlich nicht, ja, also Cloud in Deutschland, sowas, das geht nicht, ja, also dann, das muss anders gehen, ja, also dieses Combo OwnCube mit dem na, relativ unfreundlichen Service, ja, und dann dieses schwache System Nextcloud, muss ich sagen, gefällt mir überhaupt nicht. Und das beides zusammen war ein absolutes Chaos, sowohl einrichtungstechnisch, was man da einrichten musste, die angepriesene Verschlüsselung, ja, also mehr Warnungen gibt es ja da auch nicht mehr. Also sprich, man wurde dazu gedrängt, ja nicht die Verschlüsselung einzuschalten. Und dann hieß es auch noch 37% mehr Speicherplatzverbrauch, der einem dann berechnet wird, wenn man die Verschlüsselung einschaltet. Also, das geht nun mal wirklich nicht. Ja, es tut mir furchtbar leid, aber das sind Sachen, das bin ich nicht gewohnt als Kunde, ja, dass man da so, sich so kümmern muss und ausgetrickst wird, ja, würde ich fast sagen, und dann auch noch so behandelt wird, das geht natürlich gar nicht und deswegen war's das, ja, wow. Okay, ganz anders bei pCloud, super freundlich, funktioniert alles und so weiter, geht, läuft, gut. Wie gesagt, nächste Woche werde ich mich nochmal mit den Programmen weiter beschäftigen, denn ich habe für eines noch keine zufriedenstellende Lösung gefunden mit diesen Cloud-Diensten bisher. Und das ist die Office Suite, die muss ja ersetzt werden, also ohne Google. Das heißt, habe ich keinen Google Drive, Google Docs mehr, ja, und so weiter. Das geht nicht. Also dann brauche ich eine Lösung. Momentan nehme ich zur Übergangslösung Entropen, ja, also das ist ein Port von dem OpenOffice bzw. von LibreOffice auf Android und das behandle ich aber momentan als Notlösung, denn die Darstellung ist nicht so toll. Im Desktop-Modus geht's. Im Handy-Modus ist es einfach eine Zumutung, Katastrophe, das kann man nicht nutzen. Von daher muss ich da natürlich was anderes suchen. Das Problem bei den anderen Programmen momentan ist, die haben keine Unterstützung für Storage Access Framework. Und das bedeutet, ich kann pCloud nicht nutzen. Ja, und müsste bei diesen Anbietern selbst wiederum Cloud-Speicher mieten. Auch da werde ich mal schauen, ob es da was Vernünftiges gibt, ein gutes Angebot. Und dann werde ich mir das noch unter die Lupe nehmen nächste Woche und dann nochmal berichten. So, jetzt kommen wir mal zu den News. Ich habe ja gesagt, es gibt einiges Neues, ja, auch von Huawei wieder. Juhu! Huawei hat sich die Marke ArcOS schützen lassen. Ja, ARKOS. Und das deutet darauf hin, dass eben Honor hier nicht klein beigibt. Seit Januar soll ja auch schon, oder seit Januar 2018 ist es sogar, glaube ich, soll ja schon im Hintergrund an einem eigenen Huawei OS gearbeitet werden. Und jetzt, darauf kann man gehen, wird das sicherlich beschleunigt werden. Im Juni, Juli, so wie es zuerst geheißen hat, wird es sicherlich nicht mehr veröffentlicht werden, aber bestimmt gegen Ende des Jahres. Die Sache ist nämlich die, wenn Huawei den Zugriff gesperrt bekommt, und zwar auf Dauer, das heißt, falls diese 90 Tage jetzt auslaufen, es gibt keine Lösung, dann würde effektiv Huawei ohne Mobile OS dastehen. Das geht natürlich nicht, deswegen werden die jetzt Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um dieses ArcOS fertigzustellen. Deswegen wurden eben auch schon die Namensrechte gesichert, auch in Deutschland bereits. Ja. Somit wissen wir, es kommt ein ArcOS. Und ganz ehrlich, egal wie das ausgeht mit Google und den USA und Huawei, Huawei wird ein eigenes OS bringen. Die Frage ist nur, in welcher Form. Ja, mit Play Store oder ohne Play Store, beziehungsweise eben mit Schnittstelle oder ohne Schnittstelle zum Play Store. Ja, Play Store Original wird es sicherlich nicht mehr geben. Und ehrlich gesagt, ich kann das auch nur begrüßen. Also wenn ich Opfer von einer solchen Erpressung würde, dann würde ich selbst dann nicht mal zurückkommen, wenn man auf Knien angebettelt käme, ja, und mir noch was dafür geben würde, dass ich wieder zurückgehen würde zu diesem System. Nein, der Zug ist abgefahren, ja, ganz ehrlich. Und ich bin froh, dass Huawei diesen Schritt jetzt macht und wird auf jeden Fall den Weg mit Huawei in Honor gehen, um den ihr neues OS dann zu nutzen. Bin mal gespannt, was dort noch passiert bei diesem Thema. Im Moment, wie gesagt, also braucht ihr nicht zu denken, dass es jetzt schon diese Woche oder nächsten Monat, diesen Monat oder nächsten Monat veröffentlicht wird. Das ist eigentlich nicht möglich. Aber vielleicht gegen Ende des Jahres, wenn es dann soweit ist. Ja, das dieses Raus und Rein, also dieses Chaos hier, was die USA verursacht hat, das wird die USA auch wieder hart treffen, ja, definitiv auf die eine oder andere Weise. Ich habe ja schon in der Community ziemlich am Anfang von dem Ganzen geschrieben, welches Druckmittel denn China hätte, und offenbar hatte China jetzt auch erkannt, jap, die seltenen Erden, wie ich gesagt habe, sind das Druckmittel, und es wurde klipp und klar gesagt, also wenn das weiter eskaliert, dann gibt es keine seltenen Erden mehr. So, dann kann die USA noch nicht mal mehr einen Toaster produzieren. So sieht's aus. Und Das finde ich richtig, ja. Da muss ich sagen, da unterstütze ich China voll und ganz. Wie gesagt, wenn man erpresst wird, dann darf man auch zurückschlagen und wie. Also, die können echt froh sein, die Amerikaner, dass ich nicht hier der Maßgebende bin. Ich habe das auch schon früher immer gesagt mit der Russland-Geschichte, ja. Also, die Welt kann froh sein, dass ich nicht Putin bin. Ja, das kann man wohl sagen. Und genauso, dass ich nicht verantwortlich hier für China bin. Den Amis würde ich es zeigen, ja. Aber okay, wie auch immer, ne? Die sind natürlich ein bisschen vernünftiger und diplomatischer, als ich es bin, ja. Und deswegen machen die das nicht ganz so aggressiv, ja. Aber sie haben klar gemacht, so geht es natürlich nicht mehr weiter und das wird die USA einiges kosten. Und die Firmen werden reihenweise auf eigene Lösungen setzen und reihenweise werden amerikanische Firmen in den nächsten Jahren ihre Verträge verlieren. Und das heißt, hier, Leute, ich habe es gesagt, hier werden die Weichen gestellt. In den nächsten Jahren wird sich die Welt von der USA lösen und Global Marketing oder globales Zusammensein, globaler Handel wird immer heißen, die Welt außer USA. Was hier jetzt passiert ist, neu, also zunächst mal ist Huawei rausgeschmissen worden von der SD Association, das heißt kein Zugriff mehr auf von der SD-Karte. Die Wi-Fi Alliance hat sie rausgeschmissen, das heißt kein Zugriff mehr auf neue Technologien, was Wi-Fi betrifft. Und, also diese Konsortien sind ja auch so diese Pest, ne? Das heißt, ihr müsst Mitglied sein in diesem Konsortium, ihr braucht eine Lizenz von diesem Konsortium, damit ihr solche Sachen überhaupt nutzen dürft. Fliegt ihr raus oder verliert die Lizenz, dann dürft ihr diese Sachen auch nicht mehr nutzen. Ja, so viel zu Knechtschaft und zu Sklaverei im 21. Jahrhundert. Was hier diese Sachen betrifft, wurde jetzt durch diese 90 Tage, diese Aussetzung um 90 Tage von diesem Dekret, ja, hat erstmal dazu geführt, dass die jetzt wieder aufgenommen wurden kurzfristig. Also einmal raus, jetzt wieder rein, sie sind also jetzt wieder Mitglied in der SD Association und kann deswegen auch wieder SD-Karten machen. Allerdings, auch da ist natürlich, hat Huawei, als ob sie es gewusst hätten, ne, natürlich, ihr eigenes System wiederentwickelt. Seit den neuen Modellen werden ja NM-Cards eingesetzt, die von Huawei produziert werden, das eigene proprietäre Format und eben nicht die Micro-SD-Karten mehr. Wer hätte das gedacht, dass es mal gut ist, dass jemand keine Micro-SD-Karten unterstützt, sondern eine eigene Karten macht? Also hier können sie sich jetzt trotzdem gemütlich zurücklehnen, ja. Was das Thema betrifft und können sagen, ja, alle neuen Modelle haben sowieso keine SD-Karte mehr, jetzt steckt euch die SD-Karten sonst wohin fertig, ne? Gut. Es ist schon lustig, was hier passiert. Naja. Trotz allem hat sogar eine amerikanische Seite, nämlich androidpolice.com, klipp und klar gesagt, trotz allem ist das beste Kamerafone das Huawei P30 Pro. Punkt. So, ist das nicht schön? Ja, also so, das ist schon fast zähneknirschend, ne? Muss man dann sagen, tja, Leute, das beste Phone ist nicht Trump-kompatibel. Ne? Das ist doch lustig. Ich weiß nicht, ist es überhaupt noch im DxO-Markt drin? Ich habe da gelesen, da wird es auch Probleme geben hinsichtlich der Klassifizierung, ja. Da muss ich mal gucken. Na, ist drin, ja. Und zwar eben hier auf Platz 1, ja. 112 Punkte, das Huawei P30 Pro. Und, yo, das ist natürlich eine schöne Sache. Übrigens, Platz 3 mit 111 Punkten, nur ein Punkt dran, Honor 20 Pro. Punktgleich war übrigens das Samsung Galaxy S10. Wie gesagt, AndroidPolice hat es dann eben getitelt mit bestes Android Kamera-Phone, das man momentan für Geld kaufen kann. Also kauft's euch noch schnell. Ja. Dieses Gerät hat auch noch Play Store-Zugang, falls ihr das dann wirklich noch haben wollt, den Play Store-Zugang. Ansonsten ja, ich kann euch nur ermutigen, your way go, USA no. Neues Play Store Design ist im Anmarsch. Nicht, dass mich das jetzt wieder sehr tangieren würde, ja, nach diesem ganzen Kram, aber naja, was soll's, ne? Ich möchte auch noch dazu sagen, also bedenkt diese 90 Tage Aussetzung, wie es dann weitergeht, wissen wir noch gar nicht. Das kann sein, dass es gar nicht so schlimm wird, wie jetzt alle denken, dass sich alles normalisiert. Das kann noch gut sein, ja. Aber man muss ja vorausschauend denken und auch prinzipiell, und deswegen habe ich mich mental von Google verabschiedet, ja, ohne dass es Googles Schuld war, ja, das ist der US-Regierung ihre Schuld, aber da muss Google halt durch. Google kann immer noch entscheiden, ob sie sich vielleicht nicht anderweitig anmelden wollen, vielleicht eben den USA schließen, ja, und Alphabet eben stattdessen einen anderen Markt bringen wollen, aber das ist natürlich nicht so einfach, die Aktionäre haben da auch noch ein Wort mitzureden, natürlich, also klar, aber ehrlich gesagt, das ist mir egal, ja, fertig, ja, ich habe keinen Bock mehr und ich unterstütze sowieso keine, sag ich mal, jetzt Firmen, die eben als Druckmittel dienen können, und von daher interessiert es mich eh nicht. Aber trotzdem ist das eine interessante Geschichte mit diesem Play Store Update, ja, denn da gibt es ein komplettes Redesign, wenn man so will, mit den Buttons für die einzelnen Bereiche unten. Ja, also dieses Buttons unten kommt langsam durch. Ich habe ja zuerst gedacht, was macht denn da Line? Ja, als die diese Chat-Buttons da unten hin gemacht haben, habe ich gedacht, oh nein, die brechen ja hier jetzt komplett mit den Guidelines und so. Aber siehe da, Google selbst macht es ebenfalls. Und es kommen immer mehr Apps, die unten diese Button-Line haben. Also das ist schon so ein bisschen iPhone-esque, ja. Aber naja, gut, okay, wenn es dann einheitlich ist, wäre es mir auch egal, ja. Ansonsten, das helle Design gefällt mir natürlich, wenn es dann irgendwann einen Dark-Modus gibt. Die Leute sollen schon ihren Dark-Modus haben, kein Problem, ja. Steht wieder, I need my Dark-Mode, dann, ja, ist okay. Und ich brauche meinen hellen Modus. Das ändert sich. Aber, wie gesagt, ist ja eh schon fast egal. Bei Your Way kann man jedenfalls Theming machen, wie man Lust und Laune hat. Ja. Hell, dunkel, grün, blau, schwarz, lila. Ja. Egal, alles geht. Und naja. Telegram 5.7 verbessert die Sicherheit, die Gruppen und die Kanäle. Ja. Also das ist ein bemerkenswertes Update, würde ich mal sagen. Und für die Fans von Telegram sicherlich auch eine positive Geschichte. Also ich muss sagen, Telegram ist eine interessante Sache, gefällt mir immer mehr, muss ich sagen. Aber es gibt halt grundsätzliche Probleme, was die Funktionsvielfalt betrifft. Das muss man ganz klar sagen. Die Sicherheit her ist absolut okay, aber auch jetzt finde ich nicht unbedingt besser als bei Line. Bei den Channels, das ist wieder was anderes, ja, weil da kann man Public Channels machen. Das würde ich mir wünschen, dass es das auch bei Line gibt, ja. Naja, gut, okay, ansonsten, die Version 5.7 hat eben, was die Privatsphäre anbetrifft, hier einige Elemente weiter verbessert und somit hat die App ein vernünftiges Update bekommen. Übrigens, Telegram ist nicht nur im Play Store erhältlich, sondern auch auf F-Droid, also durchaus auch zu gebrauchen ohne Google. Ja, weil wir schon beim Thema Google sind, Google schränkt immer mehr ein. Ich bin überrascht, was diese Woche alles passiert ist. Ihr werdet Bauklötze staunen, ja. Sind zwar auch manche Sachen dabei, die ich gar nicht so schlecht finde, aber andere sind massiv blödsinnig. Ja. Zunächst mal gibt es massive Einschränkungen bei Drive und Gmail. Die werden weiter abgeschottet. Während ich bei Gmail jetzt es nicht unbedingt vermisse, ich persönlich, es gibt allerdings doch Leute, die hier Drittanbieter bei Gmail durchaus grundsätzlich nutzen. Die API wird verringert, die Funktionsmöglichkeiten, so dass es wesentlich weniger Möglichkeiten gibt, für andere Firmen sich in Gmail beispielsweise reinzusetzen. Leider gilt das Ganze auch für Drive. Und da muss ich sagen, wow. Also da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht mit Drive. Nächstes Jahr soll das aktiv werden, diese Änderungen. Und denn mit Drive sind ja jede Menge Dienste verknüpft, jede Menge Drittanbieter, die da Zugriff drauf haben müssen, zumindest auf bestimmte Bereiche. Wenn das nicht mehr geht, dann wird es wirklich schwierig. IFTTT ist da nur ein Beispiel, die da wieder schwitzen müssen, ob sie in Zukunft überhaupt noch was anbieten können für Drive. Weitere Sachen sind zum Beispiel auch im Web. Wenn Dateien geöffnet werden, zum Beispiel GPX-Dateien oder ähnliches, da kann man sich bisher eine Erweiterung quasi oder eine Erweiterung kann man verbinden über Drive und dann kann man eben zum Beispiel eine GPX-Datei mit einem Drittanbieter vom Google Drive direkt öffnen. Auch das ist dann fraglich, was davon noch übrig bleibt. Die Google Drive API wird jedenfalls stark eingeschränkt und somit ja, wird es ziemlich fraglich, was im letztendlich noch mit G-Drive zu machen ist und was nicht. Ja, auch bei den Apps geht es weiter mit Einschränkungen. Die Wi-Fi-Scans werden massiv eingeschränkt und auch hier werden etliche Apps davon betroffen sein, die man zum Beispiel aktiv nutzt, um eben beispielsweise mit Wi-Fi zu verbinden. VPN-Clients wird man mal sehen, wie das ist. Die Sache ist, wird so geregelt, dass Apps im Vordergrund, ja, alle 2 Minuten 4-mal nach Wi-Fi-Scans checken können. Und die Background-Apps können nur einmal pro halbe Stunde scannen. Wow, das ist wieder für viele Spezial-Apps eine große Einschränkung und auch da werden die App-Entwickler nicht sehr begeistert sein. Hintergrund soll Stromsparfunktion sein und ja, das was ich schon immer gesagt habe, also ja, ich habe eine gute Idee für Google, einen Stromsparmodus. Am besten kein Smartphone mehr produzieren, sondern Android nur noch mit Telefonfunktionen ausstatten, dann braucht man auch, da hat man super viel Strom zur Verfügung, ja, und kann eh nichts machen, weil ihr schränkt es immer weiter ein, irgendwann könnt ihr die Dinger in der Pfeife rauchen. Also, sorry. Ist schon ziemlich ja, deprimierend, muss ich sagen, wenn man überlegt, warum viele Android-Nutzer überhaupt Android-Nutzer geworden sind, weil sie eben nicht so eingeschränkt sein wollten wie die Kollegen aus dem iPhone-Bereich. Ja, und jetzt stellt man fest, Google nähert sich immer mehr an. Ja, und was bleibt da noch zurück? Ja, naja. Naja. Im Play Store gibt es ebenfalls Einschränkungen. Auch hier werden die Policies, also die AGB, weiter angezogen. Jetzt geht es um natürlich, ne, der Dauerliebling, ja, Sexual Content, ja. Das heißt, es darf nichts mehr, Achtung, ich zitiere das mal, ja. Content that depicts sexual aids and fetishes. Okay. Also so, was ist das, so ein, also Sadomaso-Spiel wird jetzt fraglich, ob das noch geht, ne? das Beste ist Content that is lewd or profane. Also, Das heißt, Inhalte, die schlüpfrig oder profan sind. Ja, was sind profane Inhalte? Ich weiß nicht, vielleicht Zeitungen des Axel Springer Verlags? Aber die werden bestimmt nur weiterhin ihre Apps veröffentlichen können. Naja, egal. Dann Hate Speech. Natürlich wird auch gegen das Hate Speech vorgegangen. Was ist Hate Speech, ja? Ey, pass mal auf. Okay, jetzt pass mal auf. Ihr müsst unbedingt sagen, dass alles schön ist. Bunte Blümchen, tolle Wiese, ja, alles happy, ja, cool, Sonnenbrille rausholen, natürlich rosa, ja, und, ne, ja, Marihuana rauchen dürfte auch, das ist in Kalifornien ja legalisiert, das kommt bestimmt cool bei Google, ja, so, und ansonsten Hate Speech ist alles, was davon abweicht. Weißt du, wer definiert Hate Speech? Ja? Das ist nun mal eben nicht so einfach. Ne? Aber das ist wieder eine Diskussion, die könnte man Ewigkeiten hier ausbreiten. Ja? Zustimmung gibt es bei mir hingegen auf, bei Lootboxen. Ja? Lootboxes, also hier muss jetzt klar aufgezeigt werden, wie groß die Chancen sind, wenn man ein bestimmtes Item haben möchte. Ja? Also die Drop Rate. So dass die Leute dann sehen, wie dumm es ist, eine Lootbox zu kaufen, ja, und wie die Chancen stehen. Vielleicht sollte man dann das Ganze aber ganz verbieten, ja. Also da wäre ich zum Beispiel für Verbot von Lootboxen. Ich hoffe, dass da auch die Gesetzgeber in Europa noch einschreiten. In einigen Ländern ist es ja jetzt schon verboten. Vielleicht ein EU-weites Verbot von Lootboxen, das käme eigentlich ganz, ganz gut, ja. Also hier muss ich sagen, der Play Store wird immer befremdlicher. Aber Marihuana-Apps dürfen trotzdem nicht angeboten werden. Ja, ich würde es gerade nochmal sagen, ja, weil ich das eben so lustig da gesagt habe. Also bunte Blümchen, schöne Wiese, rosa Sonnenbrille, ja, aber kein Marihuana. Ja, das ist noch nicht so okay. Also, Leute, ich bin echt. Also, langsam glaube ich, ist es gar nicht so schlecht, wenn Huawei sein eigenes OS ohne Play Store rausbringt. Wer will das noch? Endgültiger Todesstoß übrigens auch für den Google Chrome Browser. Ja. Es ist tatsächlich will Google uBlock Origin, uMatrix und Privacy Badger im Chrome Browser abschaffen. Und das tun sie. Die Grundlage wird einfach entzogen. Es gibt keinen Zugriff mehr auf eine API, eine Web Request API, die gebraucht wird in der Form, dass eben Webinhalte gefiltert werden können. Das soll abgeschafft werden. Natürlich hat Google da den eigenen Werbeblocker integriert, ja, bei Google Chrome. Da können die Firmen natürlich gegen Geld dafür sorgen, dass ihr trotzdem die Werbung angezeigt bekommt. Schlicht, das Ding ist ein Stück Dreck. Ja, das ist kein Werbeblogger, das ist eine Verkaufsplattform, eine Werbeplattform von Google, die integriert wurde. Ja. Wenn uBlock Origin und Privacy Badger in der Desktop-Version ausgebotet werden, dann ist natürlich das für mich der Tod vom Google Chrome Browser. Das muss gehen. Ja. Ich nutze keinen Browser ohne uBlock Origin und Privacy Badger oder ähnliche funktionelle, unabhängige Blogger und Werbeentfernungstools, ja, definitiv. Und das heißt, ich habe hier jetzt eine andere Konstellation, von daher nutze ich sowieso nur noch den Firefox, aber ich kann dann eben auch nur noch abraten von der Desktop-Version ohne Werbeblockern, ohne Privacy Badger, sich heutzutage im Internet zu bewegen, ist recht sinnlos. Und der Werbeblocker von Alphabet, also von Google, ist ja ein Witz, ein Lachblatt, ja, und da werden auch keine Scripts blockiert und so weiter. Das geht natürlich gar nicht. Okay? Wahnsinn, Google macht wirklich alles, um sich auch bei den letzten Fans noch unbeliebt zu machen. Ich weiß auch nicht mehr so, was ich noch sagen soll. Ich bin wirklich froh. Ich hoffe, dass es möglichst schnell passiert, die Abspaltung von Huawei. Vielleicht haben wir ja Glück und andere Firmen, wie zum Beispiel Xiaomi, machen auch alle ihr eigenes Betriebssystem. Ja. Und dann haben wir das Problem eben gelöst. Mal sehen, wie das ausgeht, aber wer weiß, was das bedeutet für die Zukunft von Android momentan. Also von mehreren Seiten der Beschuss. Einmal die Verlässlichkeit torpediert von der US-Regierung. Dann macht Google hier keinen Hehl mehr draus, dass die immer weiter die Nutzungen einschränken wollen, auch immer mehr rauspressen wollen, eben zum Beispiel mit selbst entscheiden, welche Werbung eingeblendet werden kann und welche nicht. Und das ist natürlich auch ein Druckmittel für andere. Ja, also entweder ihr macht das über uns hier, ihr zahlt an uns, oder eure Werbung wird einfach von uns blockiert. Auch da müsste die EU einschreiten gegen Google und natürlich den Werbeblocker von Google in Chrome verhindern, ganz klar. Mehr können sie nicht tun. Die verdonnern, andere Werbeblocker zu erlauben, glaube ich nicht, dass das rechtlich möglich ist. Aber trotzdem, wenn schon kein Werbeblocker, dann bitte auch kein Werbeblocker von Google. Ansonsten ist es unfair. Ne? Wow, wow, wow. Leute, echt zu arg. Ich bin entsetzt. Ich bin froh, dass ich mir jetzt gerade erst das Honor View 20 geholt habe. Die Nutzungszeit ist ja immer so auf 1 bis 2 Jahre veranschlagt. Ja, 2 Jahre sind ja gut, aber ich werde das Ding dann wahrscheinlich so lange nutzen, bis es aus dem letzten Loch pfeift und dann eventuell halt, oder was ist eventuell, ich glaube nicht, dass ich mir nochmal ein Android-Handy kaufen werde. Und auch kein iOS-Handy mehr, sondern ich werde dann ein alternatives System nehmen. Ich hoffe, dass dann bis dorthin, und da bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass bis dorthin einige Alternativen vorliegen. Vielleicht von Xiaomi, von Samsung, auf jeden Fall von Huawei. Und dann werde ich mich in diese Richtung verabschieden. Ich habe keinen Bock mehr. Und jetzt kommt hier auch noch Google an und macht es auch noch von seiner Seite kaputt. Ich weiß ja nicht. Ziemlich dumm, finde ich. Und das wird, was dieses Jahr passiert ist, wird Android noch massiv schädigen. Ja, Huawei sollte die Nummer 1 werden dieses Jahr. Sind schon gute Nummer 2. Ja, und das wird Android sehr viel Verluste einbringen. Ich glaube nicht, dass alle Leute dann einfach ein anderes Android-Gerät nehmen werden. Wir gucken mal, wie sich das dann niederschlägt. Mich würde es nicht wundern, wenn sich gegen Jahresende zeigen würde, dass wieder mehr iPhones verkauft werden. Ja, und wenn ich jetzt ein unbedarfter Nutzer wäre, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich mir jetzt eher ein iPhone holen als ein Android-Gerät bei dieser Presse momentan, was dort hinsichtlich Huawei passiert. Nicht, dass da Apple besser wäre, ja, als US-Firma, aber trotzdem, ja, einfach so, was man liest, würde ich sagen, nee, man weiß ja nicht, was mit dem und dem Gerät dann passiert nächstes Jahr. Ne? Okay, Asus hat jedenfalls ein neues Gerät rausgebracht, das Zenfone 6 und auch das Zenfone 6 Limited Edition. Hat damit für interessante Reaktionen gesorgt, denn die Dinger sind gar nicht mal schlecht, zu einem recht guten Preis auch. Zunächst mal gibt es eine Version für, Moment, genau, eine Version mit Snapdragon 855 Prozessor, 6 bzw. 8 GB RAM, dann Storage 64, 128, 256 GB RAM mit MicroSD-Kartenerweiterung noch dabei, 5000 mAh Akku, gar nicht schlecht, 48 Megapixel Kamera plus 13 Megapixel Ultraweitwinkel, Kopfhöreranschluss, yep. Und das Ganze für, also auch NFC, ne, Bluetooth 5.0 und was weiß ich noch alles. Und 499 Euro soll, ich gehe mal davon aus, dass es die kleinste Version ist, ja, soll es dann kosten ab 499. Und das ist ja gar nicht so übel bei diesem Preis-Leistungs-Verhältnis. Wow. Ja. Die Kritiken sind auch ganz gut. Die Kamera ist interessant. Übrigens kommt das Ding ohne Notch aus und hat trotzdem den gesamten Bildschirm. Warum? Hinten ist eine ausklappbare Kamera für die Selfies zu machen. Auch das eine gute Lösung, meiner Meinung nach. Und vom Aussehen her sieht es eigentlich zeitgemäß aus. Ja. Ja, also insgesamt gar nicht so übel, muss man sagen. Dann das Zenfone, Moment, ich suche mir gerade mal die technischen Daten. Das Zenfone 6 Limited Edition gibt es ja auch noch, allerdings wirklich nur Limited Edition. Ja, 3000 Stück sollen nur verkauft werden, also wenn ihr daran interessiert seid, müsst ihr schon vorbestellen. Ja. Das kommt nämlich mit 12 GB RAM und 512 GB Storage aus dem 30 Monate Garantie. Und ebenfalls mit 5000 mAh Akku, übrigens mit Quick Charge 4.0. Der Preis dürfte natürlich schon merklich höher sein als das normale Zenfone 6 für 499 Euro. Aber ich schätze mal, das wird auch preislich ganz gut liegen. Ja, langsam kommen sie, die Hightech-Geräte, ne? Nicht schlecht. Xiaomi bringt ebenfalls ein neues Gerät raus. Das 9T nennt sich das. Xiaomi Mi 9T. Teaser, ja, könnt ihr sehen hier. Notchless, also das heißt ohne Notch. Auch hier, bin mal gespannt, wie die das hingekriegt haben mit der Pop-Up-Kamera von Xiaomi. Viel weiß man jetzt noch nicht drüber, außer dass es auch einen Snapdragon 855 Prozessor hat und 48 Megapixel Kamera. Genaueres wird es dann eben später noch geben. Im Juni soll es irgendwann offiziell vorgestellt werden. Auch hier kann man dann sagen, das wird sicherlich ein interessantes Gerät werden. Amazon hat einen neuen Echo auf den Markt gebracht, nämlich den Echo 5 mit einem 5,5 Zoll Display, und das Angebot kann man gar nicht mal ausschlagen. Ja, also der wird auch hier bei mir Einzug finden. Ja, und ich werde darüber auch noch was posten dann. Auch hier unter dem Gesichtspunkt, dass eben auch die Alexa-App hier nicht nur über den Play Store zu beziehen ist, sondern die gibt es auch direkt von Amazon, also okay soweit. Das Display hat zwar nur eine Auflösung von 960x480 Spielpunkte Auflösung, das ist ja relativ wenig beim 5,5 Zoll Display, aber das ist ja auch kein Smartphone, darauf kommt es nicht an. Das Ding zeigt die Uhrzeit an. Ja, ihr könnt eure Kameras, zum Beispiel von eurer Klingel oder ähnliches, hier abfragen. Und ihr könnt Videochat damit machen und dafür ist das alles allemal gut. Das ist auch schön und ich hole mir es hauptsächlich wegen der Möglichkeit, dass ich mich in den Videofeed einklinken kann und dann gucken kann, ne, ob die Wohnung, ob da alles okay ist. Ne? Das ist nicht schlecht. Und sozusagen als Kontrolle gar nicht übel. Und die Videochat-Funktion, ja gut, okay. Also das heißt, ich kann dort von dort aus dann auch selbst Videochat starten an alle Geräte, die eben ebenfalls so eine Kamera integriert haben. Das heißt zum Beispiel ein Echo Spot. Aber auch eben jeder, der die Alexa-App installiert hat auf dem Smartphone. Ja, so, jetzt hat sich Alexa wieder hier aktiviert da hinten, hat mir zugehört. Mensch! also das ist gar nicht so schlecht und da freue ich mich drauf, dass ich dann einfach ein Videochat machen kann, ohne hier mit dem Smartphone rumzudoktern. Das wird sicherlich eine interessante Geschichte. Vor allem, wenn dann vielleicht in Zukunft noch andere Chats möglich sind. Beispielsweise kann ich mir vorstellen, dass dann auch Skype noch irgendwann mal funktioniert darüber. Ja. Mit Google Duo erst, wenn die Hölle zufriert, denke ich. Ja. Naja. Tja, 4 Watt Lautsprecher. Damit hat er gut Power, muss ich sagen, und ist dann auch gut für meinen Echo Dot 2 zu ersetzen, ja. Der wandert dann ins Schlafzimmer und ersetzt dort mein Google Home Gerät und das fliegt raus. So sieht's aus. Die Deguglisierung ist im vollen Gange. Ich habe das mit den Google Assistants habe ich ja schon angekündigt, ja, weil eben bei mir momentan die Geräte, die Amazon Echos, wesentlich besser funktionieren als die Google Geräte. Und das Ganze kommt zu einem unglaublich guten Preis. Mit Display, Kamera, übrigens, ja, für die paranoiden Aluhutträger, ja, man kann auch, da ist ein Schiebeschalter aus Plastik, den könnt ihr über die Linse schieben und dann ist Schluss. Also ihr braucht da nichts mehr abzukleben oder sonst irgendwas, einfach, ne, den Schiebeschalter rüberziehen und fertig, ne, cool. Ja, also kommt für 89 Euro und damit ist er viel billiger als der Echo Spot. Ich wollte mir ja den Echo Spot holen eigentlich, irgendwann mal, der kostet 129, bin aber eben wegen diesem hohen Preis zurückgeschreckt. Aber hier dieser Echo Show jetzt für 89, da kann man nur zuschlagen, ja. Ist ein vollständiges Alexa-Gerät mit gutem Lautsprecher. Das zeigt eindeutig hier der 4-Watt-Lautsprecher. Hat eben alle Funktionen, die man eben mit so einem Amazon Echo ausführen kann. Zusätzlich noch Sonderfunktionen eben für das Display. Ja. Ich bin auch gespannt, was da sonst noch geht. Da fehlen noch ein bisschen die Informationen. Bei Amazon selbst auf der Seite sieht man natürlich einige Logos bereits eingeblendet. Bei dem Produkt beispielsweise, oder was ist das Beispiel? Natürlich Amazon Music, Spotify. Heute ist aber auch drin Prime Video, TV Digital und so weiter. Na, Philips Hue natürlich, klar. Und da lässt sich natürlich spekulieren darauf, ja, dass eventuell zum Beispiel, dass man da eventuell beispielsweise auch Videos von Prime Video beispielsweise angucken kann oder eben auch so Sachen wie die Tagesschau nicht nur hören kann, also nicht nur vorgelesen kriegt, wie bisher bei den Echos, sondern eben auch angezeigt bekommt auf dem Display soweit. Ich finde das gar nicht so schlecht. Und würde das sicherlich hin und wieder mal nutzen. Ich habe zwar mein TV-Gerät quasi im selben Zimmer stehen, ja, aber ich muss nicht für alles immer das TV-Gerät unbedingt einschalten. Ja. Das ist so eine Geschichte. Mir geht es aber hauptsächlich eben um diese Video-Chat-Funktion. Das ist für mich die wichtigste Geschichte. Sieht auch schön aus und wunderbar. Also ich sehe eigentlich keinen Grund, warum man sich noch für einen anderen Echo entscheiden sollte. Ja, ich würde einfach zu dem dann greifen, ja, weil es eben da ein super Angebot ist. Ja. Also 89, 99, mein lieber Mann, das ist schon nicht schlecht. Was ich auch interessant finde, ja, natürlich hier bei Spotify wird es dann auch irgendwann mal Musikvideos geben. Ja, ich meine, man kann ja Videos, es gibt ja einige Videos auf Spotify, ne? Kann man das sehen. Was hier fehlt an Logo ist natürlich noch YouTube, weil die sind sich ja nicht ganz so grün und da kann es sein, dass es da eben hakt. Ne? Aber ehrlich gesagt, egal. Archive.org, mal gucken, ob die irgendwie mal irgendwann funktionieren. Ne? Das wäre doch was. Ne? Also das wäre mir jedenfalls wichtiger momentan. Ne? Gibt es da eigentlich schon vielleicht ein Skill? Da muss ich gerade mal im Hintergrund gucken. Ja. Gibt es da vielleicht schon was? Nee, leider nicht. Wäre ja zwischendurch schön gewesen. Ja, das wäre cool. Nee, ich sehe da momentan nichts. Mal gucken. Na gut, also, was haben wir noch? MediaTek bringt einen neuen Chip Aber natürlich, das Problem ist, ARM ist immer noch der Chip-Kern. Ich habe ja letzte Woche gesagt, naja, vielleicht ist MediaTek da die Lösung, wenn es jetzt Probleme geben sollte mit den Kirin-Prozessoren. Nein, nein. Also zunächst mal ist das, sagt die, der Hersteller von den Kirin-Prozessoren, HiSilicon, es wird kein Problem geben. Ja, die können nach wie vor ganz normal die Prozessoren an Huawei liefern, weil das nicht betroffen ist von diesem Ban, da nur 25% amerikanische Technologie verwendet werden. Aber im Zuge dessen habe ich auch erfahren, dass MediaTek ebenfalls diese ARM-Kerne benutzt. Das heißt, wenn der Kirin-Prozessor nicht verwendet werden dürfte, dann dürfte auch der MediaTek nicht mehr verwendet werden. Und da stellt sich dann die Frage, Mensch Leute, könnt ihr euch vorstellen, es gibt keine Möglichkeit mehr, außer ARM ein Android-Gerät zu produzieren. Hallo? Das ist schon ziemlich heftig. Also wenn das kein Monopol ist, was ARM da hat, dann weiß ich auch nicht mehr. Hallo Europa, wie sieht's aus? Monopol? Tja, vielleicht mal sagen, okay, dann dürfen die nicht von Handelsbeschränkungen betroffen sein. Ne? Ach, ich habe echt keinen Bock mehr, mich darum zu kümmern. Ja. Ich hab so die Schnauze voll. Ja. Also, das ist wirklich eine schlimme Geschichte momentan. Oppo zeigt die erste In-Display-Kamera. Ihr seid Notch-Hasser? Dann könnt ihr euch freuen, es gibt ab sofort eine Lösung. Eine Selfie-Cam ohne ausklappbare Kamera, die dann vielleicht bald kaputt geht. Und trotzdem könnt ihr ein Bild machen. Hm, wie geht das? Ja, eigentlich eine Überlegung, die habe ich mir schon lange vorgestellt. Mensch, warum sollte das nicht funktionieren? Und es zeigt Oppo, dass es tatsächlich funktioniert. Man hat die Kamera unter dem Display angebracht. Das heißt, wenn die Kamera nicht aktiviert ist, seht ihr ganz normal ein Bild da drüber. Ja? Wenn die Kamera-App aktiviert wird, ist an dieser Stelle natürlich großzügig schwarz, ja, sodass es da keine Probleme gibt mit irgendwelchen durch das Glas weitergeleitete helle Bereiche. Ja? Und dann wird die Selfie-Kamera unter dem Display aktiviert und ihr könnt normale Selfie-Aufnahme machen. Ja, und wenn die Kamera wieder beendet ist, habt ihr dort wieder ein normales Bild. Cool. Warum hat da noch kein anderer dran gedacht? Das funktioniert offenbar ganz gut. Oppo zeigt das schon in einem Video. Und es wird wohl halt demnächst vorgestellt werden, offiziell. Und das könnte eine interessante Technologie werden. Die sollte eigentlich von allen genutzt werden. Ja, mal gucken, wer dafür verantwortlich ist und ob Oppo da oder wer eben dafür verantwortlich ist, ne, und ob die Firma dann auch die Lizenzen raushaut an andere chinesische Hersteller. Vielleicht haben ja schon bald viele chinesische Smartphones diese interessante Funktion. Das heißt, kein ausklappbares Gewurschtel mehr, kein Loch oder sonstiges im Display und trotzdem, ja, komplett das ganze Handy ein Display und trotzdem eine Kamera. Cool, endlich. Das wäre eigentlich das Optimum. Naja. In der Community ging es dann auch noch zu Gange. Ich habe leider schon wieder nicht mehr so viel Zeit. Es tut mir echt leid. Aber ja, momentan seht ihr ja, es geht alles drunter und drüber. Ja. Aber ein Thema natürlich, Huawei. Ganz klar, die Leute sind da größtenteils, ja, würde man sagen, von entrüstet bis alarmiert, ja. Gut, das haben wir ja aber auch schon jetzt genug wieder abgegrast, ja, das Thema. Dann ein anderes Thema war bei Google Maps die Radarwarnung. Ja. Das ist ein Thema, das hatte ich ja auch schon mal angesprochen. Das wurde gepostet, ich glaube, vom Alexander und vom Chris wurde da was gepostet drüber. Dass da jetzt in wesentlich mehr Ländern diese Radarwarnung funktionieren soll. Und Ich habe da natürlich auch den Artikel mir angeguckt und siehe da, tatsächlich, etliche Länder sind jetzt freigeschaltet. Zum Glück ist Deutschland noch nicht dabei. Man sagt ja, wieso denn das? Ja, das Problem ist, dass bei uns diese Radarwarner schlichtweg verboten sind. Und wenn die Polizei eben Grund hat zur Annahme, dass ihr ein Radarwarn, eine Radarwarn-App drauf hat, dann sind die berechtigt, euer Smartphone zu filzen. Ihr müsst es entsperren. Wenn ihr es nicht tut, wird es sichergestellt und dann eventuell gecrackt, um zu gucken, ob ihr eine Radarwarn-App drauf habt. Warum das jetzt ein Problem ist? Ja, ganz klar, wenn sobald Google Maps in Deutschland generell das offiziell freischaltet, dann ist anzunehmen, dass euer Smartphone Google Maps drauf hat. Und damit muss geguckt werden, ob ihr die Radarwarnfunktion eingeschaltet habt. Und dann könnt ihr euch nicht mehr rausreden. Also das heißt, es ist dann einfach die Annahme. Und das kann durchaus sein. Also wenn 90% oder 99% der Smartphones, Android-Smartphones, Google Maps drauf haben, ja, und Google Maps unterstützt eine illegale Funktion, dann muss angenommen werden, dass ihr diese App auch drauf habt. Und dann nachgeguckt werden, ob ihr diesen nutzt, diese illegale Funktion. Das ist immer so. Und deswegen hoffe ich, dass es nie freigeschaltet wird für Deutschland, dass es immer klar ausgeschlossen ist, dass diese App in Deutschland Radarwarnung zeigt, denn oder Radarfallen anzeigt, denn damit ist sichergestellt, dass in Deutschland die Polizei dann kein Recht dazu hat, euer Smartphone einfach so bei Verkehrskontrollen zu filzen, in der Annahme, hier sei ein Radarwarner drin. So, und mal davon abgesehen, ich finde es auch, ehrlich gesagt, ganz schön beschissen, muss ich richtig knallhart sagen, von Google, dass die überhaupt sowas unterstützen. Auf der einen Seite, ich finde es fast schon ein bisschen heuchlerisch, auf der einen Seite wird immer wieder propagiert, Umweltfreundlichkeit und na, und dann wird geguckt, ja, Elektrovehicle Charging Station haben wir jetzt neu eingefügt, der Katalog und Wahnsinn und toll, ja, nachhaltig und hin und her. Und dann unterstützt Google Raser mit so einer Funktion. Ey, ich habe mal einen Tipp, ja, dafür. An die Verkehrsregeln halten, dann braucht ihr keine Radarwarn-App. Ganz einfach. Und deswegen finde ich das ziemlich schäbig und auch schlecht von Google. Da wird auch animiert dazu, einfach hier zu rasen bis zur nächsten Radarfalle und dann runter zu bremsen und dann danach wieder Gas zu geben. Was ist denn das für ein Mist? Ja? Dann lache ich aber, wenn mobile dort stehen, die eben nicht eingetragen sind. Hahaha, hoffentlich wird er dann geblitzt. Ende. So. Meine Fresse, ich weiß gar nicht, was das soll. Ja, Radarwarner ist eigentlich, ich kann schon verstehen, warum die in Deutschland verboten sind. Ja, also ich finde, da sollte man eine Verbindung ziehen. Wer Radarwarner nutzt, hat vor zu rasen. Ja, da müsste es eigentlich ein Gesetz dafür geben, dass da, also ich glaube, das ist auch so, ja, deswegen ist es ja auch verboten, dass da eben davon ausgegangen wird, dass was Illegales gemacht wird, nämlich gerast wird und da muss dann eben auch eingegriffen werden. Ja, von daher vielleicht gar nicht so sinnlos, dieses System. Android Q Beta im Desktop-Modus Preview, auch das wurde gepostet in der Community ziemlich am Anfang der Woche. Und ich habe da auch was gefunden dazu nochmal. Mit ein bisschen Gebastelei ist man eben auf die versteckten Bereich gekommen. Und siehe da, also Google scheint im Hintergrund tatsächlich an einem Desktop-Modus zu arbeiten. Was hier so gepriesen wird, ja, mit zwei Bildschirmen, also das Handy, der Handybildschirm bleibt unabhängig vom Desktop-Bildschirm, ist eigentlich für Honor und Huawei-Benutzer nichts Neues. Genauso funktioniert auch der PC-Mode. Ich kann also das Smartphone-Display ganz normal nutzen. Ich kann sogar Smartphone-Apps benutzen, ja, während ich den Desktop-Modus am großen Monitor benutze. Also nicht nur Dual-Screen, sondern Dual-System. Ja. Was nicht geht bei den meisten Apps, ist, dass man die Apps zweimal starten kann. Das heißt, einmal die Desktop-Version, einmal die Smartphone-Version. Das ist dann entweder oder, ja, aber die Übergänge sind recht fließend dann und deswegen macht es auch richtig gut Spaß, muss ich sagen, momentan. Also ich finde es ziemlich cool bisher mit diesem PC-Mode und ich finde es auch gut, dass Android jetzt in Qt sowas einfügt. Ich bin natürlich, was das Dateimanagement angeht, wird sich Qt noch zeigen, inwiefern das noch zu nutzen ist, dieses System, wird sich zeigen. Aber auf jeden Fall finde ich, hat Google da die Zeichen der Zeit erkannt und bietet vielleicht auch jetzt den Leuten dann die Möglichkeit an, hier schließt euer Monitor an, habt ihr einen PC, macht den Monitor ab, habt ihr ein Smartphone, ihr braucht nur noch euer Phone und sonst nichts mehr. Ganz cool. Und für die angebotenen Apps ist das nur von Vorteil, wenn jetzt offiziell Google so ein Desktop-Mode einführt. Denn da ist noch ein bisschen Bedarf dafür. Also spezielle Apps für den Desktop-Modus sind noch rar gesät. Und da würde ich mir mehr wünschen, dass da eben mehr berücksichtigt wird, dieser Desktop-Modus. Ja. Zum Schluss, es gab noch einiges andere in der Community, aber wie gesagt, mangels Zeit lasse ich es mal dahingestellt sein. Sorry dafür. New Pipe, das ist die App der Woche und das ist ein offener YouTube-Client, denn auch hier hat sich die Frage gestellt, Mensch, wenn es keinen Google Play Service mehr gibt und keine Google Play Services mehr, also im Smartphone, was macht man dann mit YouTube? Ja klar, eine Möglichkeit ist, man macht es im Browser. Ja. Der Firefox macht es eigentlich ganz gut soweit. Aber trotzdem, unterwegs ist das vielleicht ein bisschen, also im Desktop-Modus ist das wunderbar, unterwegs ist es vielleicht ein bisschen umständlich. Ja. Und da gibt es eben diesen NewPipe. Das ist ein Open-Source-Free-Software-YouTube-Client, der tatsächlich kein Play-Service, keine YouTube-API und auch keinerlei proprietäre Play-Services nutzt, sondern über die Webseite geht, über die YouTube-Webseite geht und dort die Informationen parst, ja, also rausfiltert und entsprechend wie in einer normalen Android-App wieder zur Verfügung stellt. Und damit habt ihr, möchte fast sagen, ein Erlebnis ungefähr wie bei YouTube, bei der YouTube-App, ja, nur eben direkt abgefragt ohne diese APIs, was übrigens noch einen Vorteil hat. Ihr könnt zum Beispiel Videos auch über andere Seiten laufen lassen. Das gibt ja da diese Funktion für Premium-Nutzer beispielsweise, ja, und für Leute, die über die Web-Oberfläche kommen, dass man eben ein YouTube-Video öffnet und dann über einem anderen Programm sich das angucken kann noch. Ja. Das geht hier auch und ein Background-Player geht natürlich auch. Ja. Also auch die Premium-Funktionen könnt ihr dann hier nutzen, zumindest zum Teil, ja, also alles, was Video angeht. Damit muss ich sagen, richtig cool. Ich habe übrigens momentan ein ganz anderes Problem mit der YouTube-App. Die ist nämlich so, dass, wenn ich die YouTube-App starte und ich bin im Desktop-Modus, ja, die lädt nicht die volle Auflösung, also kein 1080p, sondern nur 720p. Warum, weiß ich nicht genau. Muss wohl wegen der Größe des Windows beim Öffnen vom Desktop-Modus sein. Ja, dann fragt wohl die YouTube-App ab, ah ja, hier, guck mal, das ist nur so und so groß, da streamen wir nur die 480p-Version. Tatsächlich. Ja. Meistens ist es nur die 480p-Version. Mit Tricks bin ich auch schon mal an die 720p-Version gekommen. Ich mache es so, dass ich über den Firefox gehe, dort den Desktop-Modus einschalte und dann wird die normale Version angezeigt, aber ein bisschen umständlich, wie ihr sicher hört, ist das schon. Auch hier hilft dieser Player hier, ja, NewPipe. Und nicht nur das, man kann sich die Videos auch herunterladen, um die dann eben offline zu gucken. Ja? Wie da die Bedingungen sind, müssen wir natürlich bei YouTube nachgucken, weiß ich nicht genau, ist auch von Land zu Land, glaube ich, verschieden. Aber ähnlich wie bei YouTube-DL, ein Downloader für Linux, den es übrigens über das Programm Termux auch für Android zu haben ist, ja, sehr wichtig, könnt ihr das natürlich hier auch machen in dieser App. Damit habt ihr ein richtig gutes Paket. Ihr könnt Background-Videos abspielen, also Videos im Hintergrund. Ihr könnt Videos downloaden für den Offline-Gebrauch, wenn ihr unterwegs seid, damit euer Datenkontingent nicht ausgepowert wird. Ja. Ihr habt eine App, die relativ komfortabel zu bedienen ist, ja, wie die YouTube-App in etwa. Ja. Und ihr habt die Möglichkeit, dass ihr quasi über zum Beispiel Browser oder über andere Apps auch noch das YouTube-Video abspielen könnt, also auch eine Premium-Funktion, die es normalerweise gibt. Ja. Und das alles geht eben hier mit NewPipe. Deswegen ist es eigentlich die ideale YouTube-App. Besser als das Original, ja, und dann auch noch ohne proprietäre Play-Services, auch ohne Google zu nutzen. Ja, bup. Also Google kann zwar die Play-Services verhindern, kann die, oder das macht ja nicht Google freiwillig, möchte ich nochmal sagen, sondern die US-Regierung kann dafür sorgen, dass Google keine Play-Services mehr anbieten darf, ja, kein Play-Store mehr, ja, aber YouTube über diese NewPipe-App, das kann die US-Regierung nicht verhindern. So, deswegen NewPipe war relativ einfach zu finden. fdroid.org, der alternative freie Play Store, ja, oder Android App Store für Free Open Source Software. Link findet ihr dann natürlich in der Beschreibung. Ja, und damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, auf Line. Dort könnt ihr alles loswerden. Der Line-Community, ja, rege Gesellschaft gibt es dort und ja, auf YouTube nichts mehr. Ja, gibt kein YouTube-Video mehr, von daher könnt ihr nichts mehr loswerden dort. Ja. Links und Informationen zu der Sendung findet ihr unter uncast.thenetcast.com. uncast.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken. thenetcasts.com mit S hinten, ja, sonst landet ihr woanders. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.